Maturitätsquoten in der Schweiz. Um in der Schweiz studieren zu können, braucht man grundsätzlich einen Maturitätsabschluss. Der häufigste Maturitätstyp ist die gymnasiale Maturität. Man erhält sie durch den Besuch eines Gymnasiums, man geht also nach der obligatorischen Schulzeit weiter zur Schule. 2009 hatte die Schweiz eine gymnasiale Maturitätsquote von 19,4%. Diese Quote bedeutet, dass knapp ein Fünftel eines Jahrganges an einer universitären Hochschule studieren darf. Die Unterschiede innerhalb der Schweiz sind allerdings sehr groß. Im Tessin gibt es fast doppelt so viele Maturandinnen und Maturanden wie in der Ostschweiz, welche die tiefste Quote aufweist. Alle Deutschschweizer Regionen weisen eine Maturitätsquote unter dem gesamtschweizerischen Mittel auf. Die Maturitätsquoten in den französisch- und italienischsprachigen Regionen liegen also einiges höher. Zur Illustration einige Zahlen aus dem Jahr 2009. Der Spitzenreiter ist der Kanton Tessin mit einer Quote von über 30%, dicht gefolgt von Genf mit etwas mehr als 29%. Eine Quote von mehr als 20% haben die Kantone Neuenburg, die Waadt, Baselstadt, Fribourg und Nidwalden. Der Kanton Zürich liegt mit 17% im Mittelfeld. Am unteren Rand bewegen sich Kantone mit Quoten um die 14%, zum Beispiel der Kanton Solothurn, St. Gallen, Obwalden, der Aargau und der Thurgau. Das Schlusslicht war 2009 der Kanton Glarus mit 11%.